Deutschlandfunk. Das Feature. Auseinander dividieren. Eins hin, nix im Sinn. Adam Riese ist tot, Konrad Duden auch. Papier ist geduldig. Fehlt noch, absubtrahieren und zusammenaddieren. Es geht bei Dummdeutsch mehr um die Inflationierung von Wörtern. Entsorgungspark. Lieblicher nie eine Zeitbombe umschrieben wurde. Nehmen Sie Fido an die Leine und gehen ein bisschen Dioxin schnüffeln. Woher diese Empfindlichkeit gegen Sprachsünden kommt, ich glaube, es ist das Lesen und das Wahrnehmen von Sprachschrott und Sprachschleim und so weitgehend Trainingssache, nicht so sehr eine angeborene Befähigung. Polemik mit Carajo. Als Dichter schreibt er fein und rein. Als Satiriker mobilisiert er Advokaten. Der Spiegel. Zum Beispiel in Amberg sind wir rübergefahren natürlich, wie wir Geht in Ordnung sowieso genau gelesen hatten. Und da, glaube ich, kommt die Szene mit dem Feuerweizen vor in der Kneipe, wo der Wirt das Licht ausschaltet und dann zünden die da so eine Schale mit Berliner Weiße an. Das wird einem dann serviert. Das habe ich aus der Geschichte nicht vor, aber im Hintergrund spätestens eine Rolle. Sie bringen manche Sachen wunderbar durch. Ja, ja, gut. In der Geschichte wird es bloß mal ganz kurz erwähnen. Mhm. Da sind wir dann hingefahren, um uns das anzuschauen, worüber Sie da schreiben. Geht in Ordnung, sowieso, genau. Eine Reise ins Land der Dummdeutschen mit Eckhard Henscheid. Von Markus Metz und Georg Seslen. In seinem Opernführer mit dem Titel Verdi ist der Mozart Wagners hat Eckhard Henscheid für anspruchsvolle Nerven Stücke ausgewählt für besondere Reisende. Zum Beispiel für Reisende, die abheben wollen, die schmelzen, die sich auflösen wollen, die sich fühlen wollen, als würden sie vom lauen Himmel Italiens eingesogen oder die einfach nur schwindlig werden wollen. Da könnte das Duett Gianella Notte Danza aus Verdis Otello hinkommen. Auch Desdemona und ihr Moor selber werden ganz benebelt davon. Gianella Notte Danza. In der Eisenbahn zwischen Amberg und Nürnberg gehört habe ein Gespräch zwischen einer Frau und einer anderen. Und die Frau hat also in völlig undisziplinierter Weise einfach alles erzählt, was ihr durch den Kopf geht, in ihrem Kopf und in dem Kopf ihrer Tochter und Arbeitskollegin. Und die andere hat nur als Antwort von Amberg bis Nürnberg echt gesagt. Die eine hat immer gesagt, und jetzt, nachdem der Club absteigt, weiß ja mein Mann gar nicht mehr, wo er hin. Und hat die andere echt gesagt. Bei Lesungen, in der Kneipe, auf der Straße, in der Eisenbahn, immer begegnen dem Autoren Menschen, die so sprechen, wie man im Leben und nicht in der Literatur spricht. Genau daraus kann man, wie Eckhard Henscheid, zwei Dinge machen. Ein Kompendium von Dummdeutsch oder eben wieder Literatur. Dummdeutsch ist ein Agglomerat, eine Emulsion, ein Syndrom aus vor allem Werbe- und Kommerzdeutsch. Aus altem Feuilleton und neuem Professorendeutsch und umgekehrt. Aus dem Deutsch der sogenannten Psychoszene und dem einer neuen Innerlichkeit speziell linker Provenienz. Aus Sport- und Bürokratendeutsch. Dummdeutsch hat mitunter auch was Schönes. In Frankfurt gibt es heute eine Kneipe, die Henscheids Namen trägt. Soweit bekannt die einzige, die einem lebenden Autor diese Ehre zuteil werden lässt. Seine Karriere als Schriftsteller begann indes im bayerischen Amberg. Es geht bei Dummdeutsch mehr um die Inflationierung von Wörtern. Bei deinen Anmahnungen geht es manchmal noch etwas beckmesserischer um falsche Grammatikbildungen, aber auch zum Beispiel um falschen Wortgebrauch oder falsche Sprachbezugssysteme. Vor seinem Stammcafé in der Amberger Altstadt. Der Autor im Gespräch mit einem Freund. Und Bruder im sprachkritischen Geist. zum Beispiel eine Frage, wie heute in der heutigen Zeitung heute Morgen kurz entdeckt. Da geht es um das Tief Elvira, das Tod und Verwüstung brachte. Viele schmale Bäche haben sich in einen reißenden Fluss, steht hier drunter, verwandelt sich denn in einen reißenden Strom. Jetzt war natürlich für mich die Frage, ob sich die Bäche vereint haben zu einem reißenden Strom oder jeder Bach für sich zum reißenden Strom wurde. Und so sind dann die Dinge, die wir dann besprechen. Da ist aber immer sehr nachsichtig und sagt, naja, das kann schon mal passieren. Das könnte mir fast auch passieren, obwohl die Korrektur berechtigt ist. Man fragt sich, ob sich die Bäche gemeinsam, also das geht dann schon in die Feinheiten der Sprachlogik, und ob man das präzisieren könnte, dass sich die Bäche einzeln oder gemeinsam, das stimmt. Und Nachsicht ist auch eine ganz schöne Tugend, aber manchmal ist auch die Strenge angezeigt. Amberg, Regierungsbezirk Oberpfalz. Gut 40.000 Einwohner. Die längste erhaltene Stadtmauer in Deutschland. Sie umschließt die pittoreske Altstadt. Geburtsort zum Beispiel des Franziskanerpredigers und Komponisten Bartholomäus Agricola. Des Erfinders des Spiels Mensch ärgere dich nicht, Josef Friedrich Schmidt. Und der Fußballnationalspielerin Sarah Dellbritz. Und Geburtsort von Eckhard Henscheid, den ein Klappentext wie folgt beschreibt. Studierte nach einer rechtzeitig gescheiterten Musiklehrerlaufbahn Germanistik und Zeitungswissenschaft in München. Magister Artium mit einer Arbeit über Gottfried Keller. War Journalist in Regensburg, dann Redakteur in Frankfurt, lebt seit 1971 als freier Schriftsteller alternierend in Amberg und Frankfurt. Veröffentlichte 1973 bis 1978 die Romantrilogie Die Vollidioten, Geht in Ordnung, Sowieso genau und Die Mätresse des Bischofs. Metaphysik schwerte durch diese Stadt. Zwei Wochen später ereignete sich ein abermaliges Wunder, diesmal wieder aus Alfred Leobolds Trickkiste. Anlässlich eines Bilderbuch-Frühlingstages kroch die Belegschaft der Verhornwirtschaft, der ganze Chemieunrat, aus seinem Loch und fuhr mit mehreren Wagen zu einem etwa 8 Kilometer entfernten Dorf namens Zand, einem wunderschön gelagerten Flecken zwischen zwei bewaldeten Höhenrücken mit Blick auf Eichendorffsche Ferne. Lauer Wind flaute übers frischgrüne Land. Als ob es noch halb schliefe, lag es da, von Felsbröckchen silbrig gesprenkelt. Man veranstaltete in einem kleinen Wirtsgarten, in einer Art Lichtung oder Waldschneise, ein Picknick. 20 Mann prall hingegossen an die schon nahezu unvertraute Natur. Eine undeutliche, ätzende Sonne fuhr über die Szene. Und ich erinnere mich eines Bildes, wie es Hans Thoma nicht bezaubernder hätte malen können. Es saßen auf einer Birkenbank links und rechts je einer der Chemieburschen samt irgendeiner Karin, in der Mitte aber Alfred Leobold. Ausgesetzt dem warmen Sonnenschein, mild und schrecklich inhaltslos vor sich hin lächelnd. Das Zwinkern des Todes. Geht in Ordnung, sowieso genau. Der zweite Roman von Eckhard Henscheids Trilogie des laufenden Schwachsinns ist die Geschichte eines Mannes, der sich absehbar durch Alkohol und Verweigerung aus dem Leben verabschiedet. Sowohl die journalistischen Arbeiten waren naheliegenderweise, wenn man für Lokalzeitungen schreibt, mit Amberg befasst, als auch dann später der zweite Roman vor allem und der dritte und dann im Laufe der Zeit auch noch andere Dinge durch Beobachten, durch Auffassen, durch Hinhören von Sprechweisen. Eigentlich bis zum heutigen Tag. Die Erfolgsresonanz war am Anfang in der Stadt nicht so groß, also ich bin nicht als Messias gewürdigt worden oder als Prophet, sondern eher eine Zeit lang überwiegend etwas als links behandelt worden oder jedenfalls nicht als Schmuckstück der Stadt. Diese Stadt ist eine einzige, lang durchgezogene, lästerliche und alles in den Bann ziehende Natur- und Intellektualgemeinheit. In den Köpfen der Bürger nisten Brutalität, Infamie und der hundertprozentige Wille zu nichts. Lebenslänglich sind wir, um zu verkommen und unterzugehen, auf das fürchterlichste und niederträchtigste in dieser grauenhaften Stadt eingesperrt, unwiderstehlich. Unverschämtheit und Unzurechnungsfähigkeit gehen Hand in Hand in dieser aufs äußerste gemeingefährlichen, heruntergekommenen, durch Hinterhalt und Lüge kriminell heruntergewirtschafteten Stadt. Die Bestechlichkeit ist die allergrößte. Diese Stadt hat eine Unzahl von Menschen, tödlich vernichteten und in die permanente Tödlichkeit getriebenen Existenzen auf dem Gewissen. Es herrscht die durchgehende Prostitution, krimineller und verbrecherischer Irritation allgemeiner und besonderer Gescheitertheit. Die städtische Empfindung ist die Geistesschwäche. Eckart Henscheid, unser liebes Amberg, ein kleiner Stadtführer. Das Büchlein Unser liebes Amberg, das hat mehrere ganz überraschende Phasen durchlitten. Am Anfang war ich doch etwas erstaunt und auch ein bisschen sogar enttäuscht, dass es ganz wenig bemerkt worden ist, dass das schon in einer Kontinuität steht, einer älteren Tradition der Stadtbeschimpfung als Gegenstück zum Stadtlob, dass es gleichzeitig auf Thomas Bernhard bis ins Zitat hinein anspielt. Das hat damals etwas heikle Folgen gehabt, zum Teil lustige, zum Teil weniger lustige. Zum Beispiel die ersten Drucker, ein Drucker wollte nicht und sagt, genau so sei es, nehme wie ich es geschrieben habe, was überhaupt nicht meine Meinung damals, jedenfalls nicht 1:1 war. Und der andere hat darauf hingewiesen, dass er dann Aufträge verliert, wenn er das druckt. Dass das plötzlich in Neuausgabe offenbar als Literatur, im weitesten Sinne als harmlose Literatur und nicht als Beschimpfung erkannt wird, das hat so vor 10, 15 Jahren langsam eingesetzt und jetzt liest der Oberbürgermeister sogar bei der Nordgau-Tagung, wo also Nordgau-Funktionäre zusammenkommen und auch Wissenschaftler, liest daraus hervor und man muss dem damaligen Oberbürgermeister wieder sagen, es sei nicht so ganz hundertprozentig 1:1 gemeint. In den Köpfen ist nichts als die Gewinnsucht und die Niedertracht zum Betrug. Die politisch Verantwortlichen holen hieraus ihre höchste Befriedigung. Verkümmert das Geistige und Geisttragende, sagen sie schmatzend und schlürfen blind den feurigen Wein in ihre riesenhaften Köpfe. Dann hält die Verlotterung an, wie wir wollen. Das ist die Lage dieser Stadt. Es ist alles eine einzige perfide, schmarotzende und blutsaugende und vor allem tödliche Ungezogenheit. Eine ungezogene Perfidie, die größtmögliche und vollkommene Schweinerei. Trotzdem leben wir hier gerne. Hier gefällt es uns. Hier bleiben wir. Die Ehrenbürgerschaft muss nicht sein, aber dass man wie ein Honoratior behandelt wird und meistens bei Festveranstaltungen vom Bürgermeister in die erste oder zweite Reihe gesetzt wird, das hat dann stark zugenommen und soll sich nicht noch weiter vermehren. Lokaljournalismus als Handwerk und provinzielle Abgründe. Aus beidem destilliert Eckart Henscheid komische Literatur. Jedenfalls aber prangte dieser Klusen jetzt in einem rauchblauen Nadelstreifenanzug mit Einstecktüchlein, einem Neiltesthemd und sogar einer Fliege. Ein zweifellos hervorragender Aufzug für einen Provinzredakteur, der ihn aber seltsamerweise trotzdem, wieder wie meinen Karma-Bruder, zu einem ganz besonderen Flair von Verlottertheit verdammte. Ja, im Verein mit seiner eigentümlich breiigen, qualligen, gewissermaßen ranzigen Stimme sogar sofort und absolut vertrauenszerstörend wirkte. Klusen, von Freudenhammer nicht weiter betreut, trank viel, schnell und feurig Bier in den irgendwie konturlosen, meines Erachtens 49 Jahre alten und auch wie abgestanden, schwerelosen Körper, der auch etwas irgendwie Zeitloses, Altersfreies an sich hatte. Und am allermerkwürdigsten war, dass das Bier, kaum hatte Klusen seinen Mund gegen es gepresst, sofort jeden Schaum verlor. Ganz im Gegensatz etwa zu Kudernatschens anhaltend prächtig strotzendem Humpen. Ja, es war gerade, als ob dieses Bierunglück den neuen Mann schon in seinem inneren Gehalt nach vollkommen verriete. Wollen Sie sich flunkerisch fühlen? Was immer das ist, aber Rosina, una voce poco fa, aus Barbier von Sevilla, könnte optimal hinkommen. Ich jedenfalls wollte mir das Loch in das da Bier geschüttet wurde, ansehen und kletterte dazu auf einen Stuhl. Von dort berichtete ich, dass sogar zwei Löcher da seien, eines links, das andere rechts. Herr Rösselmann wollte nun wissen, in welchen der beiden Schlitze der Professor Horkheimer sein Bier gieße, und der junge Herr Menz deutete sofort auf den rechten. Frankfurt, hessische Metropole, Finanz- und Verlagsstadt, Gründungsort der satirischen Zeitschriften Pardon und Titanic. Im Mittelpunkt des jährlichen Literaturfestes Frankfurt liest ein Buch steht 2014 Eckhard Henscheids Roman Die Vollidioten. Bei der Eröffnungsveranstaltung lesen ehemalige Weggefährten aus dem Buch. Weggefährten, die auch als Protagonisten darin auftauchen, wie etwa der Schriftsteller Martin Mosebach. Ha! Rief Herr Rösselmann. Das könne nimmermehr sein. Max Horkheimer als einer der bewährtesten Kämpfer der Linken gieße, wenn überhaupt, sein Bier wenigstens in den linken Schlitz. So vergesslich schüttelte Herr Domingo den Kopf, könne er doch nicht geworden sein, der Max. Da sehen Sie, heulte der junge Herr Menz auf, was der Alkohol aus diesen Professoren macht. ...1969, als er noch als Lokalreporter bei der Mittelbayerischen Zeitung sein Brot verdiente, erschienen erste satirische Texte Eckhard Henscheids in Pardon. Das Satiremagazin hatte eine ungeheure Erfolgsgeschichte hinter sich, geriet zu Beginn der 70er Jahre aber erst in eine ökonomische, dann in eine künstlerische Krise. Eckhard Henscheid jedenfalls siedelte nach Frankfurt am Main über und wurde Mitglied einer Redaktion, die ihrerseits in beständigem Konflikt mit dem Verleger stand. Und die teils offen, teils pseudonymisiert in Henscheids erstem Roman Die Vollidioten aufscheint. Ein Blick in die übrige Runde ergab, dass Herr Domingo unruhig im Raum auf- und abschlenderte, um dann bei der Plaudergruppe Knottpot Traxler zu verweilen. Gleichfalls nachdrücklich, mit einer Dame dagegen, nämlich mit Frau Pastorius, schwätzte zu diesem Zeitpunkt an der gegenüberliegenden Peripherie unseres Kreises Herr Rösselmann. Und dies, obwohl inzwischen Fräulein Bitz in den Festsaal gekommen war und am Tischchen nachdenklich Oliven verschlang. Herr Rösselmann lehnte dabei an einem Schrank, hielt in der rechten Hand säuberlich ein Weingläschen und führte sein linkes Ohr so nahe an den Mund von Frau Pastorius, dass der gesamte Körper in der Mitte abgeknickt schien. Ich muss sogar sagen, dass ich sehr froh war, Frau Pastorius nicht zu lieben. So beunruhigend heftig und alle Widerstände brechend, schwätzte jetzt Herr Rösselmann wieder. Überhaupt, Herr Rösselmann, obgleich schon ein reiferer Angestellter, pflegt unseren Damen ständig und bei jeder Gelegenheit dermaßen druckreif ausziselierte Artigkeiten hinzublättern, dass ich oft ganz nervös davon werde und völlig meine Fälle davon schwimmen sehe. Ich meine, ich kann auch ganz gut schwätzen und die Damenwelt täuschen, aber bei Rösselmann geht das für meine Begriffe etwas zu weit. Das Besondere an der Trilogie ist, dass sie in zwei Richtungen ausgedehnt ist quasi. Einmal benutzt sie ungeheuer viele Realitäts- und Wahrheitszeichen, Namen, die zu dem Zeitpunkt eine große Rolle gespielt haben in Frankfurt und Umgebung, im vielleicht einem recht spezifischen Geistesleben. Sven Sonne, Literatur- und Filmwissenschaftler. Und zum anderen eine ganz große Fabulierlust, etwas Weggehendes vom Konkreten, etwas, was weggeht davon, dass Relevantes vielleicht erzählt wird und etwas zunehmend auch Selbstbezügliches, um sich selbst Kreisendes. Und ich glaube auch, dass das der ganz wesentliche Erfolgsgrund dabei ist, dass es einerseits die Möglichkeit gibt, etwas Wiedererkennbares oder etwas, was man glaubt, wiedererkennen zu können, wenn man sich mit dem Geistesleben der Zeit auch nur halbwegs auskennt, und andererseits eben der extremen Komik. Ich glaube, es schmeichelt einerseits dem eigenen Teilnehmen am intellektuellen Diskurs der Zeit und zum anderen ist es ganz besonders unterhaltsam und auch etwas entspannend darin, Sinn sich zersetzen zu sehen und ihn nicht unbedingt aufspüren zu müssen. Jetzt trat ein Herr Kromschröder auf den Plan und riss auch vorübergehend gleich die Festleitung an sich, indem er zusammen mit Herrn Jungwirth eine Art gravitätische Gavotte tanzte, wobei beide Herren einander ununterbrochen und glutvoll in die rollenden Augen blickten. Fräulein Czernotzke lachte am heftigsten darüber. Ein weiterer Beweis für die innere Nervosität dieser Frau. Na, würde erst Herr Jakob eintreffen. Übrigens ist Herr Kromschröder einer der ärgsten, ja sogar nebenberuflichen Possenreißer in unserer Stadt. Und er trägt deshalb auch ständig, obwohl vollberechtigtes Büromitglied, eine Art Zimmermannstracht. Und der Bürovorsteher Rudolf lässt es durchgehen. Ein weiterer Beweis für die unordentlichen Zustände in diesem Büro. Das war am Anfang nicht so erfreulich unter den damaligen Konditionen des späteren Hans A. Nickel, des Verlegerherausgebers. Aber aufs Ganze gesehen, durch den Kontakt mit dann doch sehr prägenden Figuren, die auch kaum in der Redaktion mehr waren, aber so im Hintergrund als Freiberufler das Blatt trugen, war das schon enorm wichtig. Also mit der wichtigste Schritt, die überhaupt kennenzulernen. Und dann die nächste Folge war wohl so eine Art Qualitätssprung, so nennt man das gelegentlich, der nicht von heute auf morgen kommt, sondern schon durch verschiedene Erfahrungen und Mühsale stattgefunden hat. So reimt sich's mir immerhin selber zusammen, also den von heute auf morgen einen etwas beachtlichen Roman wie die Vollidioten zu schreiben, das gelingt keinem. War auch wichtig, dass ich da sehr gute Berater hatte, die gröberen Fehler dann rechtzeitig erkannten, sodass ich diesen Anregungen meistens nachgekommen bin. Das war eigentlich die vorletzte große Weichenstellung. Und etwas vorher schon der Schritt in das unbekannte Terrain der Freiberuflichkeit, das mir auch nicht so klar war, wie das alles sich entwickeln wird. Ich glaube, meinen Eltern war es auch nicht sehr klar und erinnere daran, eine gewisse Besorgtheit erfahren zu haben. Und die hat sich dann allerdings gelegt, eben mit diesen zum Teil begründeten, zum Teil aber auch zufälligen Folgen, dass die Sachen halt recht erfolgreich waren und in der Folge dessen wieder der Zuspruch der Medien unterschiedlichster Art bis hin zum Fernsehen zweifellos größer war, als wenn die Bücher in dem Fall, wenn es die nicht gegeben hätte. Unzufrieden mit dem Kurs der Pardon gründete 1979 eine Gruppe von Schriftstellern, Zeichnern und Doppelbegabten das Konkurrentmagazin Titanic. F.W. Bernstein, Bernd Eilert, Robert Gernhardt, Eckart Henscheid, Peter Knorr, Chlodwig Poth. Ja, der war nicht sauber. Chlodwig Poth. Chlodwig Poth, Hans Traxler und F.K. Wächter prägten in der Titanic und darüber hinaus das, was sie Hochkomik nannten. Intellektuell, selbstreflexiv, selbstreferenziell, anspielungsreich, sinnverweigernd. Weiteres Label, Neue Frankfurter Schule. Also es war mehr oder weniger ein Zufall, eine Ausstellung in München, wo Gernhard Wächter und Traxler ausgestellt haben, so eine Gemeinschaftsausstellung von Zeichnungen. Und nicht die drei haben den Begriff geprägt, sondern nicht mal der Ausstellungsmanager, sondern eine im Hintergrund wirkende Oma. Fiel plötzlich der Begriff Neue Frankfurter Schule. Und das hat sich mit kleiner Verspätung dann, so ab 1980, 83, so in der Gegend, eingeprägt. Das ist inzwischen also auch schon wieder historisch. Das wird da auch ganz gut dargestellt, dass die Journalisten natürlich immer den Begriff neu gern haben, neue Wilde und neue Frankfurter Schule und was weiß ich. Hätte niemand gedacht und vor allem die Verantwortlichen selber haben den Begriff nicht geprägt, waren dann auch unterschiedlicher Meinung, was das eigentlich zu bedeuten hat. Gernhardt hat gesagt, das sei nur ein Pressebluff, hat er auf seine Art auch nicht unrecht. Ich habe mal geschrieben, dass mit der alten Frankfurter Schule doch viele Unterschiede, aber auch Zusammenhänge gibt. Das kann man so oder so sehen. Also wir waren uns da auch nie ganz einig. Schon allein über den Begriff und über den damit gemeinten Hintergrund, dass wir alle von Adorno abstammen, das war eine Minderheitenmeinung, die nicht mal ich geteilt habe. Aber es ist auch nicht ganz falsch. Als Horkheimer 1953 nach seiner Bestallung als Rektor der Universität Frankfurt mit Theodor Heuss Brüderschaft trank, geschah es plötzlich, dass Heuss auch nach einer Kurzdarstellung der Intentionen der kritischen Theorie fragte. Horkheimer versuchte sein Bestes, aber schon nach 2 Stunden unterbrach ihn Heuss lachend. O du liebst, Herr Gottle von Biberach! Eckhard Henscheid, wie Max Horkheimer einmal sogar Adorno hereinlegte. Anekdoten über Fußball, kritische Theorie, Hegel und Schach. Womit neben der Oper und dem komischen Bilderzähler in der Tradition von Wilhelm Busch die großen Themen des Autors zusammengefasst wären. Und worin eine große Befreiung für Menschen, die gelegentlich am großen Königsberger oder an sich selbst verzweifeln, die Bemerkung enthalten ist, Hegel habe nicht nur wahre Genialität bewiesen, sondern daneben auch absoluten Schwachsinn verzapft. Natürlich nicht zu vergleichen mit dem Schwachsinn, den die Medien in Bezug auf den Fußballsport und seine Protagonisten verbreiten. In seiner Sammlung dramatischer Miniaturen mit dem Titel Standardsituationen dokumentiert Eckhard Henscheid ein fiktives Spielerinterview. Und was sind Ihre Hobbys, Stefan Meyer? Also Pferde, Golf, mein Porsche, dann Tennis natürlich, gute Bücher und schon ab und zu Video. Nicht auch Surfen? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Sie in Ihrer Freizeit auch gern surfen. Im Urlaub natürlich vor allem. Kann es sein, dass Sie einmal in der Fachzeitschrift Das Surfbrett etwas Derartiges gesagt haben, Stefan? Es würde unsere Hörer sicherlich interessieren, ob Sie auch gerne surfen. Ja, natürlich. Surfen gehört auch dazu. Spielkontrolle. Ein neuer Begriff aus dem Fußballreporterdeutsch. Bedeutet nichts, hört sich aber gut an. Die Eintracht hatte die Spielkontrolle jederzeit in der Hand. Eckhard Henscheid, Dummdeutsch. Dummdeutsch. Der fraglos wissenschaftlich, historisch, linguistisch nicht allzu ausgewiesene, noch abgegrenzte Begriff tut sogar gut daran, im leicht zwielichtig Unausgewiesenen zu verbleiben. Wie gleichsam die Sache, die er bezeichnet, selber. Diese genetisch manchmal kaum sortierbare und sehr galertartige Aufschüttung aus Neo- und Zeitlosquatsch, aus verbalem Imponiergewurstel bei gleichzeitiger Verschleierungs- und Verhöhnungsabsicht oder auch umgekehrt Angst. Aus modisch-progressistischem Gehabe, wie gleichzeitig stur autoritärer Gesinnung, mal bürokratieseligem Geschwafel. Dieses Dummdeutsche bekommt am Ende etwas über die lässliche Verfehlung weit hinaus konstitutionell Hirnzerbröselndes. Noch jenseits der ja eher biologisch konditionierten Mentalschwächen von Sprachalterung, etwa nach Maßgabe der Lord Chandischen Befunde. Geister und schauderhaft meint es die Signatur der Epoche, aber auch die der Sprache und Sprachgeschichte selber, die sozusagen ontische Torheit des Worts, des in und an sich selbst Verwesenden von Wort und Wortbildung. Fast eine Ästhetik also auch des Scheußlichen, des Ruinösen und des Desaströsen, alles Phonetische. Aber lassen wir das. Wollen Sie ansatzlos euphorisch werden? Das Gefühl ist dem Abheben verwandt und doch ein anderes. Bevor ich es lang erkläre, probieren Sie es mit der Romanze der Zerline, erblickt auf Felsenhöhen, aus. Fra Diavolo. Er blickt auf Felsenhöhen, den kühnen Räuber stolz und hehr, festgestützt auf sein Gewehr, sieht ihn drohend stehen. Er nähert sich, es wird. Ein mehr philosophischer Satz ist natürlich der, dass der Zugführer habe laut Polizei sofort gebremst, als er den Baum erkannte. Jetzt muss ich natürlich darüber nachdenken. Ist ja zwischen Erkennen und Sehen ein Unterschied. Denn bei Erkennen würde ich als Oberpfälzer sagen, dass der Zugführer gesagt hat, ah, da bist ja wieder, mein alter Baum. Also diese Frage ist jetzt natürlich schon eine wesentlich höhere Ebene. Die Münchner Abendzeitung, soweit ich sie wahrnehme und wieder wahrnehme, die war ja mal zeitlang verschwunden, die ist aber um kein Gran besser in der Schlamperei, in der Phraseologie und all diesen Sünden, die eben entweder direkt oder indirekt mit Dummdeutsch zusammenhängen. Und gewisserweise sind wir hier in Amberg, vielleicht in ganz Bayern, die letzten beiden, die sich daran kritisch noch aufhängen und erregen. In Amberg meint man sogleich, Henscheid-Orte aus seiner Romantrilogie wiederzuerkennen. Insbesondere Kneipen, die längst schon ihre Pforten für immer geschlossen haben. Das freilich ist zum allergrößten Teil schiere Einbildung. Denn Eckhard Henscheid ist zwar ein genauer Beobachter und ein noch besserer Zuhörer, doch 1:1-Abbildungen und direkte Chroniken des mehr oder weniger wilden Provinzlebens darf man nicht erwarten. Prost, Mädeln, jauchzte der sommerlich wirkende Mann in die Hauptstraße Seelburgs hinaus. Ihr müsst trinken, so lange bis ihr... Zirngiebel überlegte kurz und kratzte sich am Kopf. Bis ihr so werdet wie wir alle und ich. Laut schnatterten die Gänse auf und himmelten den purpurrotgesichtigen Zirngiebel an, der glücklich auf das Kleinzeug hinabsah, ja einmal sogar flügelartig, gleich dem Starter eines Laufwettbewerbs, die Arme auseinanderbreitete, um dann die beiden riesigen Hände entzückt gegeneinander patschen zu lassen. Im Saal herrschte ein gewaltiges Zischen und Blasen, Hämmern und Brodeln. Immer weiter drängten, an der Türe weitergeschoben von dem starken Schreiner Adolf Wellner, verzweifelt durstige Menschen nach, schwärmten durch die überfüllten Gänge an die vollgestopften Tische und wuchteten sich die ersten Biere in die Kehlen. Alle getrieben von der wahnwitzigen Hoffnung auf allerlei Sensationen, Beleidigungen, Rücksichtslosigkeiten und vielleicht auch Purzelbäume und dergleichen. In allen Gesichtern aber spiegelte sich zügellose, niederreißende, ja schamlose Freude. Es war also nur ganz selten so, dass ich sozusagen in irgendeiner Geselligkeit, im Gasthaus oder sonst wo, was gehört habe und sofort den Bleistift gezückt habe, ein paar Mal war es so. Aber nur wirklich in Ausnahmefällen. Das ist eine der seltsamsten Geschichten beim Romanschreiben, dass man sich zumindest bei manchen Figuren so in deren Sprachmelos und Sprechweise und Denkweise rein vertiefen kann, dass man selber besser kann wie die selber. Das habe ich dann auch ein paar Mal gehört. Ich konnte die also nachmachen, noch Lebende. Damals ältere Freunde von mir, dass meine Zuhörer gesagt haben, ich kann das besser als die selber. Aber das ist nicht unbedingt immer die Regel. Bloß in einigen Fällen, das ist natürlich ein weiterführendes Thema, dass so wirklich originelle Sprechweisen möglicherweise langsam aussterben. Also bei den heutigen Kreisen, aber auch bei den Jugendlichen habe ich schon lange keine originelle Sprechweise mehr erlebt. Aber ich lasse mich noch belehren, jederzeit. Ich glaube, diese Fabulierlust und der sprachkritische Impetus fallen darin zusammen, vielleicht könnte man sagen, in der Parodie von Sprechweisen, in der Übertreibung, im Nachvollziehen von Sprechweisen und gleichzeitig in der Anreicherung mit hoher Sprache, häufig aus der Romantik entlehnt, also Eichendorff oder Jean-Paul sind ja wichtige, auch offengelegte Bezugspunkte. Und in der Trilogie gibt es auch eine Entwicklungslinie, möchte ich sagen. In den Vollidioten wird noch die falsche Verwendung von Sprache vielleicht einigermaßen freundlich und mild innerhalb der Erzählung aufs Korn genommen. Und das wird immer performativer, möchte ich sagen. Das heißt, es sickert immer mehr in die Sprache selber ein. Also die Mätresse des Bischofs ist, würde ich dann sagen, ein ganz, ganz großer Mix aus Vorführung von falscher Sprache, von Sprache, die interessengeleitet ist, die ökonomisch dominiert ist, in die Werbung einfließt und die gleichzeitig im ganz hohen Ton gehalten ist und die zwar vom Erzähler auch reflektiert wird, aber gleichzeitig auch auf der Ebene der Sprache vorgeführt wird und nicht mehr nur thematisiert wird. Korn gesund. Die Bäcker sollen die Finger von den Wortspielen lassen und lieber etwas Schmackhafteres kneten als ihre weißen Wollbrotpakete, sauren Sorbinscheiben und scharfkantigen Krachsemmeln. Ihre Kampagne »Brot ist gebackene Vielfalt« kann in diesem Zusammenhang nur als ausgekochte Einfalt und Schuss in den Ofen zurückgewiesen werden. Nun ist Sprachkritik zwar über die Regeln des Duden hinaus kaum objektivierbar und die großen Sprachkritiker leben entscheidend vom Affekt, bei Henscheid kann man jedoch verfolgen, wie sich dieser Affekt nicht nur seine Begründungen sammelt, sondern in eine lust- und hingebungsvolle Analyse semantischer Dämlichkeiten mündet. Es gibt keinen zweiten deutschen Schriftsteller, der Tobsuchtsanfälle so elegant auf einen Kern von sprachkritischer Vernünftigkeit zurückführen kann. Schrieb der Schriftsteller und Literaturkritiker Paul Ingendahl 1993 in der FAZ über Henscheids Dummdeutsch ein Wörterbuch. Ich habe jetzt kürzlich ein Seminar über Henscheid gehalten, ein Pro-Seminar, also mit sehr jungen Studenten. Da kannte keiner Henscheid und auch keiner das Dummdeutsche. Und in der Beschäftigung habe ich jedenfalls noch mal festgestellt, wie sprachkonservativ dieses Dummdeutsche tatsächlich ist. Also wenn es reduziert ist auf die Sprachkritik und nicht mehr eingebunden ist in einen fiktionalen Text. Das heißt, die konstruierte Idee einer richtigen, idealen, korrekt gebrauchten Sprache. Und das ist natürlich an sich schon mal eine Konstruktion und so nicht erreichbar. Auf der anderen Seite, ich möchte mal sagen, vielleicht das Fruchtbare neben dem immer nicht ganz so Fruchtbaren des Konservativen, das ist natürlich dann doch immer auch das Bewusstmachen. Das heißt, in der Anklage steckt immer auch eine Art Würdigung. Also man kann etwas nicht aussprechen, ohne auf es aufmerksam zu machen. Und so macht Henscheid in seinem sprachkonservativen Bemühen, ich reduziere das jetzt mal so brutal darauf, auch gleichzeitig immer auf den Reichtum, den vielleicht auch nicht immer wünschenswerten Reichtum oder den Reichtum mit nicht nur wünschenswerten Aspekten, auf jeden Fall darauf macht er aufmerksam. Und zeigt sich damit dann auch als so eine Art Seismograf der Gegenwartssprache. Und das ist absolut eine Leistung, die allerdings größer wirkt, wenn man nicht das ganze Buch Dummdeutsch von Anfang bis Ende durchliest. Da ist man dann etwas erschlagen von der Kritik. Oder wenn man sie aus der Mätresse des Bischofs rausliest, die im Prinzip auch eine Art Katalog der Gegenwartssprache ist. Henscheids Zorn traf neben dem Wichtigkeitskasper Günter Grass auch den Nobelpreisträger Heinrich Böll, nämlich als steindummer, kenntnisloser und talentfreier Autor. Eckart Henscheid wurde nicht nur im Fall von Heinrich Böll für seine Schmähkritiken verklagt. Was darf Satire? Die Schmähkritik wurde zum Passwort für das, was sie eben nicht darf. Das hat mit dem Begriff der Schmähkritik zu tun, die jetzt wieder im Zusammenhang mit der Türkensatire eine Rolle spielte. Aber da habe ich den Eindruck, sowohl alle Medien als auch die damit befassten Juristen wissen überhaupt nicht, was eine Schmähkritik ist. Es gibt tatsächlich zwei Begriffe von Schmäh. Nicht gemeint war der österreichische Begriff des Schmähs, also der kauzigen, launigen Unterhaltung. Und ein bisschen zur üblen Nachrede, sondern Schmähkritik ist ein Begriff, der offenbar früher zumindest den Germanisten, den Literaturwissenschaftlern bekannt war. Im Fremdwort dann häufig Pamphlet oder Invektive genannt, der nichts anderes bedeutet, als dass eine Kritik sehr kurz und apodiktisch und sozusagen ohne Begründungen arbeitet. Also eine Extremform von Literaturkritik, das hat natürlich damals kaum ein Richter zu würdigen gewusst. Und ich habe da insofern auch was dazugelernt, dass wenn man sowas schreibt, dann begibt man sich auf Glatteis. Wurde etwas teuer dann. In einem ähnlichen Fall, nicht bei Böll, sondern ein Jahr später mit der Professorin Gertraud Höhler, das hat auch 20.000 Mark gekostet. Da war mir aber schon klar, das kann in diese Richtung gehen, dass der kunstvoll elaborierte satirische Text diese Folgen hat. Offenbar habe ich damals sehr viel Geld gehabt, das war mir ziemlich wurscht. Nürnberg. Die Galerie Bernsteinzimmer am Ufer der Pegnitz zeigt Karikaturen von F. W. Bernstein. Guten Abend, schönen Dank für Ihr Interesse an mir, aber eine normale Lesung, aber alle Texte, die ich lese, sind mehr oder weniger auf Bernstein bezogen und von ihm geprägt oder abhängig oder wie auch immer, unterbrochen von meiner hoffentlich funktionierenden Spezialkunst, Gedichte von Bernstein auswendig zu rezitieren. Statt mit einer Beschimpfung von Stadt oder Menschen tritt Eckhard Henscheid mit einer Hommage an seinen Freund und Kollegen F.W. Bernstein auf. An die Mädchen dieser Welt, das Haferkorn, das reift, das Glied, das sich versteift, die Leine, die sich löst, die Frau, die sich entblößt. Das sind vier Phänomene, warum ich sie erwähne. Die ersten beiden Zeilen sind, um euch aufzugeilen. Die anderen zwei, der Rest, der macht mich scharf, verstehst? So viel F.W. Bernstein und die deutschen Fräulein. Ein Text, der schon älteren Datums, mittlerweile vielleicht der neuen deutschen Korrektness zum Opfer fallen würde. Wir wollen es ihm also nicht verraten, dass er hochgefährdet ist. In alter Frische hockt der Vater vor dem Fernseher. Er ist nervös. Die Mutter flennt. Ist wurscht. Der Fußball rollt. Hoch lebe Sport. Dann Kriminal, dann Tölke. Fernseh ist unser Leben. Das ist klar. Die Kinder werden doof. Jedoch, man kann nichts machen. In dem Text, beim Fressen, beim Fernsehen, fällt der Vater dem Kartoffel aus dem Maul, vom Verlag als Roman bezeichnet, beschreibt ein eher kindlicher Autor in endlosen Sprachschleifen und Wiederholungen die grausigen Veränderungen, die mit dem Vater, der Mutter und den Kindern vor sich gehen, seit der Fernsehapparat im Haus ist. Am Ende passiert dann doch, was der Titel in grammatischer Selbstzerstörung verheißt. Ein Bombenschuss aus der Pistole. Mann fällt um, mausetot, Butt, Quatsch. Des Vaters Augen schnellen hoch. Kurz vorm Ziele, angesichts des offenen, greifbereiten Mauls, bleibt jetzt das Kartoffelharren. Labiles Gleichgewicht. Gefahr, Gefahr. Wird sie eindringen? Wird sie vielmehr kippen? Ach, ach, die gelbe Kugel löst sich langsam von der Gabel. Nicht ausreichend ist die Umklammerung, das rasche Schnappen der Lippen des Vaters nach der sinkenden Kartoffel. Die Schwerkraft ist ja viel zu groß. Der Scheitelpunkt des Lebens. Jetzt ist er erreicht. Das Herz möchte einen zerspringen. Das Rad des Ixion aufächzend steht es still. Staub bist du, Mensch. Staub sollst du werden. Der Tod, das ist die dümmste Nuss. Erste Polizeisirenen heucheln auf. Die Katastrophe schwillt. Die Kinder ducken sich geschickt. Mutter hat schon einen Sitzen. Dem Kartoffel haut es in das Teller von der Vater. Patsch, zack, bumm. Soße zischelt aus sie aus die Teller. Platsch, boing, wrumm. Das Kartoffel ruhig wird und bleibt dann auf die Teller hocken. Des Kommissar rennt schon herein. Versaut ist bloß die Tischtuchmuster. Oh Gott im Himmel, sieh da rein. Denn sonst wird's ewig zappelduster. Fernsehkritik ist schon ein wichtiger Gesichtspunkt, was man aber auch nicht das ganze Leben betreiben sollte. Das, glaube ich, macht schon trübsinnig. Also ich kann schon sagen, dass ich zum abermaligen Male von der Europameisterschaft im Fußball mich nicht bewegen lasse, ins Fernsehen reinzuschauen. Die Nationalmannschaft habe ich schon seit 25 Jahren nicht mehr gesehen, obwohl ich führendes Mitglied der Nürnberger Fußballakademie bin und als solcher heute vor 8 Tagen genau das entscheidende Spiel Nürnberg-Frankfurt im Stadion gesehen habe. Etwas geteilten Gefühls, weil ich einerseits für Frankfurt war, aus traditionellen Gründen, aber auch für den Club. Es hat sich dann von selber erledigt, die waren beide gleich schwach und Frankfurt hat zufällig gewonnen. Die Akademie versteht sich als Anlaufstelle für all diejenigen, die den Fußballsport als kulturelles und gesellschaftliches Phänomen wahrnehmen. Sie ist Kontaktbörse, Infopool und Kulturveranstalterin und verleiht die deutschen Fußballkulturpreise. Henscheid hält an der Akademie für Fußballkultur Vorträge mit Titeln wie »Alle 4 Jahre wieder« oder »Eiskalt verwandelt«. Die deutsche Nationalmannschaft indes boykottiert er seit 1990 und kümmert sich lieber um Vereine am steten Abgrund des Abstiegs, wie etwa Nürnberg. Musik. Wollen sie sich auflösen? Dann, selbstverständlich, nur der Verwandlungsmonolog der Daphne. Ihr erster Monolog dagegen spielt mehr ins Schmelzerisch-Abheberische hinein. In Deutschland widmen sich neben den kleinen Widerstandszellen in Amberg eine ganze Anzahl von mehr oder weniger organisierten Gruppen der Sprachpflege, immer an den Schnittstellen von Ironie, Zorn, Gesellschaftskritik und Besserwisserei. Ob das heute noch möglich ist oder auch ob es Fähigungen gibt, das wahrzunehmen und in welcher Weise das dann vorzuführen, das abseits von der Methode Dummdeutsch oder des Dummdeutsch-Büchleins, habe ich es ein paar Mal jetzt gemacht bei zurzeit aktuellen Leitfiguren, plausibler zu belegen, war das bei einem Herrn, evangelischer Chefbischof jetzt, der EKD-Vorsitzende, also der höchste Protestant. Und der hat sich bei mir, bei ansichtig werden und beim Zuhören dieses Herrn so langsam das Bedürfnis gemeldet, doch Notizen zu machen und den zu beobachten. Nicht so sehr, dass er besonders dummdeutsche Phrasen im herkömmlichen Stil produziert hätte, sondern es war so eine neomoderne Plattitüdenformation an pseudowissenschaftlichen, in dem Fall theologischen Phrasen. Und das habe ich nach einiger Sammeltätigkeit dann Ende letzten Jahres gemacht für einen Titanic-Artikel. Der ist, glaube ich, ganz gut gelungen, obwohl er natürlich in der Familie des Bischof Bedford Strom, so heißt er, also bei den Protestanten selber überhaupt nicht verstanden würde. In Dostojewskis Gelächter, Entdeckung eines Großhumoristen, arbeitet sich Henscheid auf über 282 Seiten an der beharrlichen Fehleinschätzung des Dichters ab. In seinen Romanen leuchtet er in die tiefsten Abgründe menschlichen Seins, stellt aber auch das Heilige in irdischer Gestalt und als göttliche Gnade dar. So steht im dreibändigen Brockhaus von 2006 über Fjodor Michailowitsch Dostojewski zu lesen. Und daran ist aber auch wirklich jedes Wort falsch. Resultat eines sich selbst fortzeugenden Gerüchts im Verbund mit eherner Leseunfähigkeit und vielleicht ja angeborener Lügenboldigkeit in kulturellen Angelegenheiten. Die deutsche Literaturgeschichte hat mittlerweile Henscheids Vorschlag, auch und gerade das Komische im Werk von Dostojewski zu sehen, angenommen. Soweit, dass wirklich jede und jeder Eckart Henscheid mag, ist es allerdings noch nicht und wird es wahrscheinlich auch nicht kommen. Es war nie eine ausgeprägte Feindschaft, obwohl wahrscheinlich über die Jahrzehnte hinweg zu den deutlichsten kritischen Stimmen gegen die Katholiker oder überhaupt gegen Religion in verschiedener Form mich verlautbart habe, aber es war nie eine durchgehende Feindschaft und nicht nur aus Alters- und Torheitsgründen neigt es jetzt sogar noch mehr zur Verträglichkeit, zur Freundlichkeit aus verschiedenen Gründen, die man auch anführen könnte, ohne dass ich frühere kritische Berichte, also bis hin zu einem Klosteraufenthalt, den ich mal kurz geschildert habe, nicht unbedingt unfreundlich, aber so wäre es wohl in der eigenen Katholika empfunden worden, wenn die was lesen würden, die Brüder. Wollen sie abheben, die Erde verlassen für 5 Minuten, entschweben wie die Lufthelden Jean-Pauls? Dann empfehle ich dringend, am besten zusammen mit einem Espresso, das Quartett Ach Belmonte, ach mein Leben, aus der Entführung. Haben Sie davon noch nicht genug, dann sei Ihnen das Schlussduett derselben Oper, Welch ein Geschick, ans Herz gelegt. Da werden Sie zwar anfangs noch im hiesigen Jammertal mitseufzen, dann aber von Minute zu Minute mehr der Mutter Erde entraten. Wetten? Spätestens bei O welche Seligkeit liegen Sie waagrecht im Ätherblau. Alles wieder mich. Geht in Ordnung, sowieso, genau. Eine Reise ins Land der Dummdeutschen mit Eckart Henscheid. Von Markus Metz und Georg Seslen. Es sprachen Jean-Paul Beck, Nicole Bogut und Matthias Lühn. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Jens Müller. Regie Matthias Kappohl. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.